wahrhaftig. Nach dem Essen mit seinen Jüngern ist es schon spät in der Nacht. Jesus sagt zu ihnen: Kommt, wir gehen raus zu dem Garten, wo wir schon öppe die zusammen gewesen sind. Wo sie dort ankommen, sagt Jesus: Wartet da und bleibt wach. Ich gehe da rüber und will ein bisschen alleine sein und beten. Nach einer Weile kommt er zurück, aber die Jünger schlafen fest. Er rüttelt sie wach. Plötzlich hört man Stimmen und sieht ein Licht von Fackeln, die näher kommen. Das sind ja Soldaten, ruft einer der Jünger. Jetzt sind alle Jünger hellwach. Die Soldaten sind gekommen, um Jesus zu verhaften. Sie sind mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet. Der Judas, einer dieser Jünger, lauft ihnen voraus und zeigt den Weg. Der Judas geht auf Jesus zu und küsst ihn auf den Backen. Das Zeichen hat er mit den Soldaten abgemacht, damit die wissen, welches der Jesus ist. Die Soldaten umstellen Jesus. Er wehrt sich nicht. Sie nehmen ihn fest und führen ihn ab. Verschreckt rennen alle Jünger weg. Sie haben Angst um ihr eigenes Leben.